kam nach Hause und du warst nicht hier. Jetzt ist alles heiß und es ist alles leer. Wo sind die anderen? Wo bist du? Jetzt ist alles heiß und es ist alles leer. Yeah. chaos on the vast hill. Yes, the stellar signs, the mess, the stellar slip.